WDR 2. Radio zum Mitnehmen. Der Stichtag. Viele geachtete Männer befahl er zu brandmarken und verurteilte sie dann zur Zwangsarbeit im Bergwerk oder zum Kampf mit wilden Tieren. Er sperrte sie auch selbst wie Raubtiere in Käfige, wo sie sich nur auf allen Vieren fortbewegen konnten, oder ließ sie mitten durchsägen. Mögen Sie mich hassen, wenn Sie mich nur fürchten. Caligula, das heißt eigentlich nur Soldatenstiefelchen. Doch das Entsetzen, das der römische Kaiser in seiner nur 4 Jahre währenden Regierung verbreitete, wirkte jahrhundertelang nach. Die Väter zwang er, der Hinrichtung ihrer Söhne beizuwohnen. Er schändete die Frauen und Töchter seiner Staatsbeamten und richtete im kaiserlichen Palast ein Bordell ein, um die Staatskasse zu füllen. Meine Regierung war bisher eine zu glückliche Zeit. Weder weltverheerende Pest noch grausame Religion, nicht einmal ein Staatsstreich. Das ist der Grund, weshalb ich versuche, die Zurückhaltung des Schicksals wettzumachen. Ich weiß nicht, ob ihr mich richtig verstanden habt. Nun, ich trete gewissermaßen an die Stelle der Pest. Diesen Satz legte der französische Schriftsteller Albert Camus dem römischen Herrscher 1938 in seinem Theaterstück Caligula in den Mund. Camus sah in ihm einen Vorläufer moderner Diktatoren. Das Schicksal kann man nicht begreifen und darum habe ich mich zum Schicksal gemacht. Lange Zeit galt Caligula als Paradebeispiel für krankhaften Cäsarenwahn. Aber war er wirklich krank? Warum hat man ihn dann nicht abgesetzt, beseitigt oder eingesperrt? Professor Alois Winterling von der Humboldt-Universität zu Berlin entwickelt in seiner Caligula-Biografie eine ganz neue Theorie. In einem Interview auf dem römischen Forum Romanum erläutert er sie. Man kann zeigen, dass die gesamten Quellen, die zeitnah über ihn berichten, nichts von einer pathologischen Krankheit sagen, sondern dass das eine Erfindung ist im 2. Jahrhundert. Winterling weist nach, die meisten Schauergeschichten, die bis heute über Caligula erzählt werden, sind frei erfunden. Zeitweise regierte er klug und erfolgreich. Trotzdem wurde er von den Geschichtsschreibern auf perfide Weise verleumdet, so wie hier durch Sueton. Den Ausbruch an Geisteskrankheit hatte er selbst an sich beobachtet. Man glaubt, seine Gattin habe ihm einen Trank verabreicht, der den Ausbruch von Wahnsinn zur Folge gehabt hätte. Caligula war nicht wahnsinnig, so der Berliner Historiker. Aber er war der erste römische Kaiser, der den Adligen die Wahrheit über ihr heuchlerisches Verhalten ins Gesicht sagte. Das haben sie ihm nicht verziehen und sein Bild daher für die Nachwelt bösartig entstellt. Sie warfen sich zwar vor ihm in den Staub, planten jedoch gleichzeitig, ihn zu ermorden. Sie priesen seinen Glanz und versuchten dabei nur, ihn zu übertreffen. Caligula reagierte darauf, indem er Luxus und Exzentrik ins Unermessliche steigerte, um die Aristokratie lächerlich zu machen. So kündigte er an, er wolle sein Lieblingspferd zum Konsul ernennen. Es wird auch berichtet, dass er diesem Pferd ein großes Haus schenkte, Hauspersonal, teuren Hausrat, damit die im Namen des Pferdes empfangenen Gäste auch sehr stilvoll bewirtet werden konnten. Die Aussage ist also völlig klar, wenn man sie in diesen Kontext setzt. Der Lebensinhalt der Aristokratie wurde persifliert dadurch. Der Hass auf den eigenwilligen Kaiser war so groß, dass er am 24. Januar 41 von gekauften Leibwächtern ermordet wurde. Der Tod des Tyrannen, auch das passte ins Klischee von Caligula als Ungeheuer. Doch die Forschungen des Althistorikers Alois Winterling haben die Weltgeschichte um eine einzigartige Figur gebracht. Wenn es dieses Caligula-Bild nicht schon gegeben hätte, hätte man es irgendwie erfinden müssen. Der Herrscher als Ausgeburt des Negativen in allen Hinsichten. Dafür steht er gewissermaßen. Sympathisch wird Caligula durch die Neubewertung seiner Handlungen nicht. Aber vielleicht kam Albert Camus der Wahrheit näher, als er ahnte. Statt eines Wahnsinnigen zeigte er nämlich einen verzweifelten Zyniker. Wozu dient mir diese so erstaunliche Macht, wenn ich nicht erreichen kann, dass die Sonne im Osten untergeht, dass das Leiden sich verringert und dass die Menschen nicht mehr sterben?